Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Episode 285 ist angesagt. Rom war auch unbezwingbar. Ha! Ja, die letzte Sendung des Uncasts für das Jahr 2015. Tja, so schnell geht das wieder rum. Ne? Und es bietet sich ja immer an, so ein bisschen zu orakeln, ja, ein Jahresende, was denn nächstes Jahr kommen könnte. Und ja, man könnte es in einem Satz zusammenfassen, ja. Android 2016, die Party geht weiter. Ja, unbezwingbar Android. Und ja, im Prinzip hat Android ja gar keine Konkurrenz mehr auf dem Markt. Ja, das sage ich nicht nur so daher, sondern es ist tatsächlich so. Auf dem Weltmarkt hat sich Google dermaßen weit abgesetzt mit Android, dass es eigentlich das ja so gelaufen ist. Ja. Wer hätte das gedacht, dass man das mal so sagen kann? Das war ja einige Jahre doch ein ziemlich harter Kampf. Am Anfang natürlich weit, weit hinten gelegen. Dann eine fulminante Aufholjagd und dann zum Marktführer schlechthin. Und da werden dann immer wieder so Ausflüchte gesucht wie, ja, aber bei diesem und diesem Szenario, ja, da ist noch ein Mitbewerber besser oder was an Umsatz generiert wird im Play, in den App Stores, ja, für die entsprechenden Geräte, dass da dann eben bei dem oder bei dem Hersteller besser läuft, ja. Und tja, im Prinzip sind es Ausflüchte, Durchhalteparolen, ja. Aber das muss man gar nicht so so groß sehen, denn Android hat Probleme. Ja, Android hat Probleme, genau. Das Faszinierende dabei ist, dass obwohl Android gar keine Konkurrenz mehr hat und im Prinzip das von der Grundstruktur her das Rennen so gelaufen ist, ja, deswegen auch der Titel der heutigen Sendung, ist genau, oder vielleicht genau das die Gefahr, ja, nämlich dass Google macht momentan Android selbst Probleme. Ja. Es ist vielleicht nicht immer nur die Schuld von Google, aber im Prinzip ist Android irgendwie ja der eigene Feind sozusagen, ja. Hört sich ziemlich schlimm an, aber ich glaube 2016 hat, obwohl die Party eben dann weitergeht, hat Android da ein bisschen mit zu knabbern, ja. Da hat Android ein bisschen dran zu schlucken, denn da wird sicherlich noch einiges kommen, ja, denn ich denke mal, 2016 wird es soweit sein, dass es so einen Punkt gibt, wo die Verkäufe dann rückläufig werden, ganz einfach, weil der Markt auch irgendwo gesättigt ist. Die einzige Hoffnung ist natürlich da Indien und China, also die, also gut, China, ich stufe China jetzt nicht als Schwellenland an, aber ein großer Markt jedenfalls ist dort vorhanden. Die Schwellenländer, Indien und so weiter, die haben da auch noch einen ganz, ganz großen Prozentsatz, wo da was gemacht werden kann. Das hat allerdings auch die Konkurrenz erkannt und so kann es dann doch eng werden, ja, mit dem Zuwachs. Ja, so funktioniert nun mal halt der Kapitalismus. Ja, es wird auf Zuwachs gebaut. Immer mehr Stückzahlen sollen verkauft werden oder Umsatz soll generiert werden und der kann dann aber irgendwann gar nicht mehr wachsen. Dann gibt's eine Rezession, ja, wo die Zahlen dann eben fallen, stark fallen und von dort aus dann wieder angefangen wird, jedes Jahr Plus zu machen. Ja. Verrückt, sagt ihr? Ja, genau, verrückt. Man gibt sich nicht damit zufrieden, dass es das Geschäft gut ist, sondern es wird eben verlangt, dass so und so viel Prozent Zuwachs kommt. Manchmal fragt man sich ja, von wo soll denn der Zuwachs kommen? Ja. Deswegen müssen diese Märkte eben erschlossen werden. Nur Google macht sich eben hier selbst, oder Android hat selbst hausgemachte Probleme, beispielsweise mit der Lokalisierung beziehungsweise mit den lokalen Angeboten. Wie oft habe ich zum Beispiel letztes Jahr gejammert, weil Angebote in den USA gemacht wurden. Damit meine ich jetzt nicht nur Angebote für zum Beispiel gute Preise gerade oder irgendwas, sondern Angebote im Sinne von neuen Diensten, die eingeführt werden. Ja? YouTube Red beispielsweise, immer noch nicht vorhanden. Ja? Und das ist dann schon bedenklich an dieser Stelle. Und das, obwohl jetzt in Europa das noch nicht so stark verbreitet ist, wie beispielsweise in Indien, ja, oder Österreich, Kanada hat auch immer wieder Probleme. Das sind teilweise Dienste, die selbst in europäischen Ländern schon einige Zeit, gut, Österreich klammer ich jetzt mal aus, einige Zeit verfügbar sind, ja, gibt es zum Beispiel in Kanada oder in Indien immer noch nicht. Ja, bis vor kurzem gab es noch nicht mal, ich glaube dieses Jahr war es nicht eingeführt worden, die Möglichkeit, dass man in Indien eine App käuflich erwirbt. Ja, da sind halt die Gesetzesstrukturen anders. Ich sag zwar, Google bzw. Android hat da selbst eigene Probleme. Natürlich werden die Probleme von außen verursacht. Ganz heikel wird es für Android auch in Europa werden, mit der immer weiter ausartenden Diskussion über den Datenschutz. Es wird komplett ein einfacher Fakt, den ich auch schon in der Rios Wochensicht heute angesprochen habe, ein ganz einfacher Fakt übersehen, ja. Wer irgendeinen Nutzen haben will, muss Daten preisgeben. Ansonsten funktioniert kein Modell. Der einzige Unterschied beispielsweise zu der Konkurrenz ist, die Konkurrenz behauptet, die Daten bleiben im eigenen Haus. Das ist nachweislich falsch. Aber okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass die alle einen Heiligenschein haben und das auch alles so stimmt. Ja? Die Daten bleiben also im eigenen Haus. Und diese Firma nutzt dann eben diese Daten, um beispielsweise Angebote oder neue Dienste zu zimmern, speziell für diese Leute eben gedacht, die das Gerät benutzen. Ja. Wie Siri funktionieren sollte, ohne dass Daten erhoben werden, das stellen sich die Leute die Frage gar nicht mehr. Oder ist Google Now zum Beispiel, das vielen Leuten das Leben deutlich erleichtert. Ja? Und wie so etwas gemacht werden soll, das ist wird vollkommen ausgeklammert. Ein persönlicher Assistent, ein guter persönlicher Assistent, das habe ich glaube schon mal gesagt dieses Jahr, ja? Ein guter persönlicher Assistent muss mehr wissen über die Person, für die sie verantwortlich ist, als diese Person selbst. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern es ist tatsächlich so, wer das beobachtet, diese Sekretärinnen beispielsweise, Top-Sekretärinnen persönliche Assistentinnen, die haben den Überblick über Sachen, die im Prinzip der Chef sozusagen selbst nicht weiß, dafür hat er seine persönliche Assistentin. Die hat den Überblick, die hat die Kontrolle, die jongliert die Termine, die vereinbart Gespräche, fragt vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen zurück. Ja? Aber das ist die Aufgabe eines Assistenten. Und nur weil eben nun, sage ich mal, normale Leute in den Genuss kommen, eine solche Hilfe zu bekommen auf elektronischem Wege, wird hier versäumt, den Leuten eins klar zu machen. Wer Hilfe will, der muss auch erstmal klar machen mit seinen Daten, alles preisgeben von sich, damit überhaupt jemand oder etwas in dem Fall, der Algorithmus, ja, wissen kann, was denn Sache ist. Und ehrlich gesagt, ich hätte vor einem persönlichen Assistent oder persönliche Assistentin hätte ich mehr Angst, ja, als vor einem elektronischen Assistenten. Ja. Denn Menschen nutzen Informationen oftmals aus, missbrauchen Informationen. Computer und Algorithmen nicht. Ja. Das sind immer nur die Menschen, die die Daten ausnutzen. Natürlich, klar, auch hier wieder Probleme für Android. Google versäumt, und das ist ganz klar die Schuld von Google, Google versäumt, die Benutzer aufzuklären, nicht nur, was es heißt, eben welche Daten erhoben werden, was mit den Daten genau passiert, wie funktioniert der Algorithmus, das ist ein Geheimnis, ja. Hier sollte vielleicht etwas mehr Aufklärung stattfinden. Nein, Google versäumt auch momentan, den Leuten klarzumachen, dass das nichts Schlechtes ist, erstmal. Ja. Möglicherweise geht Google davon aus, dass es so ist wie in vielen modernen Ländern, wie zum Beispiel in Japan oder in den USA, wo das bei weitem nicht so den Stellenwert hat. Da bietet man einen neuen Dienst an und die Leute nutzen ihn und sagen, ja, Wahnsinn, super, was der Dienst alles kann. Irre, das ist spitze. Und erst in zweiter Linie wird dann vielleicht mal ein paar Fragen gestellt, ja, woher weiß denn der das jetzt da, ne? Wie ist denn das und wie geht das und so, ne? Das ist dann doch schon ein Unterschied gegenüber dem sofortigen Verurteilen eines Dienstes, weil er eben irgendwas Neues macht, ja, und von einer bestimmten Firma kommt. Und Google rechnet wohl damit nicht, dass es wie die Leute oder weiß nicht, wie die Leute in Europa zum Beispiel denken, ja, oder will es nicht wahrhaben. Vielleicht kommt es auch langsam durch bei Google, denn wir haben immer noch den Fotodienst bei Google Fotos das Problem, dass es in Europa eben die Gesichter nicht erkennt, keine Gesichtserkennung, nicht mal im privaten Album, ja, wo gar keiner sonst Zugriff drauf hat. Ja, ich habe das schon ein paar Mal moniert. Und in den meisten anderen Ländern ist es ohne Probleme, ist diese Funktion ohne Probleme möglich. Und intern werden diese Daten aber dennoch verknüpft, dennoch erhoben. Das ist ganz klar, weil das sind ja dieselben Server. Das hat man auch gesehen, als dann eben diese Funktion kam mit dem Bild, mit den Bildern verpixeln, wo man also auswählen kann, also diese Person soll verpixelt werden und dann werden alle Bilder mit dieser Person drauf, dessen Gesicht dann eben verpixelt. ja, das heißt natürlich, dass der Benutzer erkannt wird intern. Nur der User kann damit nichts mehr anfangen. Und das ist eigentlich schon ziemlich heftig, finde ich. Ja, aber diese Panik führt dann eben die Panik in Europa vor, oder die Angst, ja, muss ich sagen, in Europa vor der neuen Technik ist eben so hoch, dass man sich, naja, lieber keine Gedanken drum macht, wie das jetzt abläuft mit dem Verpixeln. Hauptsache, man verpixelt was. Ja. Street View ist ja auch so ein leidiges Thema. Ja, das hat dann Europa größtenteils gut verbockt. Vielen Dank, ja, dafür, dass ich durch, naja gut, so schlimm ist es nicht, aber dass ich bei einigen Straßen durch Pixellandschaften fahre, dann mache ich mir immer einen Spaß und mache von diesen Häusern Fotos und stelle die ein, weil ich eben der Meinung bin, dass eine Häuserfront keine Privatsphäre hat. Ganz einfach. Okay. Aber nun gut, solche Probleme wird zu einem Problem werden bei Android, verstärkt nächstes Jahr meiner Meinung nach, denn die kommenden Dienste werden alle darauf aufbauen, noch weitere Daten zu verarbeiten, nämlich das, was die ganzen Jahre Google gesagt, selbst gesagt hat, nee, das ist uns ein bisschen zu heftig. Das glaube ich, das kriegt auch die amerikanische Öffentlichkeit nicht gebacken. Mittlerweile kriegt es die amerikanische Öffentlichkeit gebacken, aber die Europäer, die treten auf der Stelle und da sehe ich eben ein großes Problem. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Android und Europa ist ja nicht so schlimm für Android. Ich meine, also, ja, was ist schon Europa? Nun, Europa ist schon ein wichtiger Markt eigentlich. Ja. Ziemlich großer Markt auch, wenn man den insgesamt sieht. Und auch wenn dieser Markt momentan ganz schön zurückfällt durch diese Technikfeindlichkeit, die den Firmen hier entgegenstößt, muss man sagen, dass es immer noch ein sehr interessanter Markt ist für die für Technikfirmen. Ja, das darf man also nicht vergessen. Und so Firmen wie Apple haben da natürlich wieder die Stärken, ja, weil man irgendwie mehr vertraut, dass Apple die Daten nicht missbraucht und sagt, naja gut, Google, die verkaufen meine Daten, ja nix ist kostenlos, ja, ich zahle mit meinen Daten und man geht einfach davon aus dann, dass, weil bei Apple jeder Furz Geld kostet, dass dann eben die Daten da nicht auferkauft werden. Wie gesagt, das ist schon nachweislich falsch, ja, die Daten, also auch Apple macht Geschäfte mit den Daten, genauso wie Google anonymisiert, und das ist auch kein großes Problem. Nur Apple erkennt halt auch die Zeichen der Zeit und macht dahingehend Werbung. Das muss Google machen. Das ist die Schuld von Google und eben hausinternes Problem, das auch dann Android betrifft. Man muss da Aufklärungsarbeit leisten und ja, genau wie Apple auch mal hingehen und sagen, wir haben die verdammt nochmal beste Funktion für das und das auf dem Planeten, das bewerben, überall groß machen, ja, Revolution und hin und her, ja, fünfmal sagen, das ist die Technikrevolution schlechthin, selbst wenn es nur ein Slide-to-Unlock-Feature ist, ja, aber das muss bekannt gemacht werden, ja. Google hat so geniale Sachen, deswegen finde ich auch, hat Android keine Konkurrenz. Aber die Nutzer wissen das nicht. Die Nutzer wissen nur von einem Bruchteil der möglichen Funktionen und auch und selbst wenn sie davon wissen, ja, ist dann immer noch die Sache, dass dann eben hier mitschwingt, naja, soll ich diese Funktion nutzen, weil da hat ja Google meine Daten und hin und her und da muss was passieren, ganz klar. Ja. Und jeder muss und soll natürlich selbst entscheiden, welche Daten er da preisgeben kann. Das kann man auch ganz einfach machen, indem man Google-Dienste eben meidet, ja, wenn man seine Daten nicht preisgeben will. Nur das Problem eben jetzt, und das wird sich eben nächstes Jahr verstärken, ist, dass selbst die Leute, die sagen, ja, ey, ich pfeife drauf, ich will diese Dienste haben, ich will das nutzen und ihr könnt alles haben, was ihr wollt von mir, ja, selbst die kriegen es momentan nicht, weil entweder Google nicht will, der Gesetzgeber dann Riegel vorschiebt und eben weiterhin Druck macht, ja, oder dass eben Google eben diese Funktionen in den Märkten da nicht einführt. Und eben dann noch zum Schluss, zu guter Letzt, und das ist eigentlich schon fast das Schlimmste, dass es die Nutzer eigentlich schon gar nicht mehr richtig wissen, was denn so möglich wäre mit dem Android-Gerät, wenn sie tatsächlich diese Funktion nutzen würden. Ich glaub's nicht. Ich kenne Leute, die haben ein Smartphone, ein Android-Smartphone und weigern sich, die Datenverbindung zu aktivieren, haben einen Vertrag ohne Datenverbindung. Und gehen mit dem Handy quasi nur sporadisch über Wi-Fi ins Netz. Das ist doch irgendwo, ich weiß nicht, also das ist so, wie wenn man sich ein Auto kauft und das in die Garage stellt und nur sonntags zum Polieren rausholt. Das ist doch vollkommen sinnlos. Aber wahrscheinlich bin ich einfach zu praxisorientiert, ne? Aber Google wird eben diese Probleme haben, beziehungsweise Android wird diese Probleme haben und dieser Dieser Zenit wird vielleicht überschritten werden von den verkauften Geräten und ich bin dann gespannt, wie der Markt reagiert. Ja, alle warten ja schon darauf irgendwie, ne? Bis dann wieder die Firmen sagen können, so, ja, aber wir haben es ja gesagt, ja, jetzt können wir Android endlich schon wieder ausklammern, ja, müssen wir nicht unbedingt für Android machen, die Programme, ja, also, ne? Und so, da habe ich immer das Gefühl drauf, ne? Dieser Hass bei den Entwicklern, bei den Hipster-Entwicklern, ja, so von wegen, jetzt muss ich auch noch für Android programmieren, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja. Nicht programmieren für Android, ja, weigert euch, programmiert nicht für Android, wenn ihr nicht wirklich wollt. Wenn ihr keine Lust habt, liebe Entwickler, wenn ihr kein Herz reinstecken könnt in eine Android-App, dann wehrt euch dagegen und sagt nein, ja. Nein. Ja. Tja, News gibt's diese Woche nicht ganz so viel, war ja aber auch abzusehen bei, also an Weihnachten, da sind selbst die Hardcore-Redaktionen ja nur ganz schwach bestückt. Wunder, dass es überhaupt welche gibt, ne, News. Aber weil ich gerade schon bei Google bin und so und wo ich jetzt Google selbst eigentlich im Prinzip ja gelobt habe, außer dass sie eben Werbung machen müssen und die Dienste so schön gelobt habe von Google, da kann ich dann auch gleich mal wieder sauer auf Google werden, ja. Ja. Und ich werde jetzt so richtig sauer, wenn sich das Gerücht bewahrheitet, was ich da gelesen habe. Ich habe zwei verschiedene Versionen gelesen. Also eine Version behauptet und besagt, dass Google eben jetzt Konkurrenz machen will mit WhatsApp. Gut, das ist eine Sache, die eine Redaktion geschrieben hat. Ja, also ob Googles Absicht da ist, WhatsApp Konkurrenz zu machen, das darf noch stark bezweifelt werden, denn es wäre ziemlich blöde. Aber es soll erstmal, also ein Gerücht war, Google will ein neuer Messenger rausbringen. Damit ist aber nicht damit gemeint, dieser Messenger für SMS, sondern ein neuer Messenger wie Hangouts. Ja. Das soll tatsächlich, sollen Chatbots integriert werden. Und das soll das große Super-Feature sein, Chatbots. Das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder Google? Chatbots? Was will ich denn mit Chatbots? Also, auch da hätte ich wieder eine schöne Analogie, ja. Das ist so, wie wenn man ein Auto tiefer legen will und stattdessen bekommt man einen größeren Außenspiegel. Was soll denn das? Das ist ja vollkommen sinnlos. Vollkommener Blödsinn. Also klar ist, das muss was passieren bei Hangouts. Habe ich sogar letzte Woche gesagt. Ja, ich hätte es vielleicht nicht solle sagen, ja. Jetzt bin ich wieder in so einem Paralleluniversum angelangt, ja, wo hier meine Aussage scheinbar die Zukunft verändert, ja, scheinbar, ja. sagt man immer, ne? Es regnet draußen, weil ich keinen Schirm dabei habe. Nimmt mein Schirm raus, regnet's nicht, ne? Als ob das Universum darauf wartet, was man macht. Egal. Okay, aber auf jeden Fall. Der Messenger soll mit Chatbots eben jetzt aufgewertet werden und dabei eben ein fulminanter Start erleben. Man kann es nicht begreifen, ja. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ein weiteres Gerücht behauptet, dass diese Chatbots nicht im eigenen Messenger Messenger erscheinen, sondern die sollen in Hangouts integriert werden. Also egal, ob jetzt in Hangouts integriert oder eigene Messenger-App, was ist denn das für ein Mist? Ja, also wenn Google das wirklich macht, dann werde ich sowas von sauer. Ja, weil dann würden sie zum dritten Mal den Chatmarkt komplett verbocken. Ja, Und dann nützt auch nichts, dass Firmen wie Facebook, ja, auch an Chatbots arbeiten. Okay, wenn man eine Benutzerbasis hat, zum Beispiel der mit Abstand meistgenutzte Chatdienst der Welt, dann kann man sich vielleicht auch Gedanken machen, so über so Zusatzfunktionen wie eben ein Chatbot. Aber dass das so die Killer-Feature sein soll, um eine Chat-App erfolgreich zu machen, das ist ja komplett sinnlos. Ja? Wie kann man das nur überlegen? Also Google braucht, wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, dann braucht Google definitiv neue Leute, die sich Ideen machen, wie man die Dienste nach vorne bringen kann. Ja? Ich hätte für Hangouts zum Beispiel gleich mal ein paar Ideen, dass man die einfach so ähnlich wie bei WhatsApp macht, dass das automatisch beim Kauf eines Handys aktiviert ist, automatisch die gespeicherten Telefonnummern abgleicht, automatisch diese Leute informiert, dass Google Hangouts drin ist und einen Link quasi macht, wo man per Klick dann eben gleich mit diesen Leuten chatten kann, so wie es auch bei WhatsApp der Fall ist. Ja, ich weiß, ich habe da auch schon mal früher wegen dem Datenschutz rumgejammert, aber offenbar interessiert es die Menschen total wenig, deswegen nutzen die Leute WhatsApp, die müssen die App nur installieren, ja, und dann sind alle Bekannten, die WhatsApp haben, bereits in der Liste drin und man kann mit denen sprechen. Freigabe? Entschuldigung, wenn ich diese Person in meiner Kontaktliste habe, dann will ich nicht noch eine Freigabe bitten oder irgendwas, sondern ja, das ist doch klar, dass ich mit den Leuten dann reden will, ja. Und überhaupt brauche ich eine Freigabe, wenn ich jemand seine Telefonnummer eintrage? Den kann ich einfach so anrufen. Das ist ja unglaublich. Ich kann einfach so jemand anrufen per Telefonnummer. Also das ist ja undenkbar, dass das bei Hangouts geht. Man könnte einfach jemand, der Hangouts hat, einfach anchatten. Ja? Ey, unfassbar. Naja, also da muss zum Beispiel noch was passieren. In der Richtung könnte man was machen. Ansonsten, wow. Also es wäre auch zum Beispiel optisch noch ein bisschen was zu verbessern mit diesem Hangouts, auch weitere Emojis könnten da helfen, ja, aber das hat ja Google gerade verbockt. Vielleicht die Emojis auch jetzt nicht auf Betriebssystemebene weiter vorantreiben, sondern wieder auf Messenger-Ebene vorantreiben, dann klappt es auch mit den Updates, ne? Nur mal so als Hinweis vielleicht, dass dann nicht nach einer Umstellung 0,4 oder 0,5% der Leute die Emojis richtig sehen und der ganze Rest, selbst der Android-User, eben die falschen Emojis oder nur diese verkürzten Textboxen da sehen. Ja, also pff, was ist denn da nur los? Hier neue... Wie nennen sich diese Dinger? Ach Gott, den Namen, ich weiß gar nicht. Diese etwas größeren, meist animierten Bildchen, die man da hat, wo man dann schicken kann, die könnte man auch noch deutlich aufwerten. Auch die Recording-Funktion für Voice-Nachrichten, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ist dringendst erforderlich. Ja. Die hat mittlerweile auch jeder moderne Messenger, außer eben Hangouts, ja. Und also Google kommt da gerade in die zweite Liga, ja, wenn das so weitergeht. Und ja, die Zuverlässigkeit, da muss Google auch dran arbeiten. Ich habe massive Probleme hier mit dem Sony Xperia unter Lollipop. Da kommen sehr oft keine Benachrichtigungen an. Die Nachricht kommt zwar rein, ja, aber es wird mir nicht angezeigt, dass die Nachricht reingekommen ist. Weiß nicht, ob das was mit der Notification zu tun hat. Bei mir ist alles natürlich ausgeschaltet, was mit Priorisierung zu tun hat. Ich will alle Nachrichten von allen Apps gleich sofort haben. Ja. Und das ist hier offenbar, geht das hier gerade gewaltig schief, seit Google, so kommt es mir jedenfalls vor, seit Google eben das Android 6.0 gebracht hat, geht es hier überhaupt nicht mehr gut mit den Nachrichtendiensten und mit den Nachrichtendiensten. Ja, mit den Messengers. Also ist überhaupt nicht ganz so toll. Und ja, da muss Abhilfe geschaffen werden. Also Verlässlichkeit muss erhöht werden. Die Spielereien müssen erhöht werden. Das ist nämlich das, was die Leute wollen. Tut mir leid. Die Einfachheit muss wesentlich verbessert werden. Eben, dass man gar nicht mehr jemand suchen muss oder gar nicht mehr was eintragen muss. Es muss über die Telefonnummer authentifiziert werden. Fertig. Ja, ganz einfach. Und ja, wären so die drei wichtigsten Punkte. Und sicherlich noch ein paar Dutzend weitere Punkte, die wesentlich wichtiger sind als Chatbots. Ja. Und wenn Google 100-mal das einführt, was auch Facebook übrigens schon längst angekündigt hat, dass man zum Beispiel über den Messenger Reise buchen kann oder Plätze im Restaurant servieren oder im Kino reservieren, ja. Und wenn das Google mit den Chatbots dann 1.000-mal kann, das ist so eine winzig kleine Menge von Menschen, die das dann tatsächlich auch nutzen würden, ja. Und das hat eigentlich im Messenger gar nichts zu suchen. Ich glaube, Facebook macht es da rein, damit die Leute nutzen können, wenn sie eben den Messenger installiert haben, ja. Aber ansonsten, Google hätte da zum Beispiel Google Now. Das könnte man vielleicht dafür nutzen. Also, nee, also das ist einfach nix. Ja. Und ja, ich bin sprachlos. Schön wär's, gell? Ja. Naja. Tja, Alarm aus. Marshmallow und auch einige Lollipop-User haben da ein Problem bekommen über die Feiertage. Denn da ist eine Funktion verschwunden. Und zwar diese Funktion, bis zum nächsten Alarm das Gerät stumm zu schalten. Also so ein Nicht-Störungsmodus, ja. Wo es heißt, also ich will keine Nachrichten bekommen oder nicht benachrichtigt werden, wenn Nachrichten eintreffen. Ja, das ist schon mal total unlogisch, aber gut. Es gibt Leute, die nutzen das sogar. Bis der nächste Alarm, der eingetragen ist, eben losgeht. Somit kann man zum Beispiel sagen, okay, morgens 7 Uhr stehe ich auf, dann weckt mich das Smartphone und vor 7 Uhr bitte keine Benachrichtigungen durchstellen. So. Dieses ist auf einmal verschwunden. Und das Problem ist, dass die Nachrichten jetzt nicht mehr durchkommen. Also man muss jetzt im Moment, kann man das damit sich behelfen, dass man das Datum auf manuell schaltet, einen Tag vor dem, ich glaube, 25., ne, vor dem, doch vor dem 25. eingibt, dann das wieder umstellt, weil dann wieder diese bis zum nächsten Alarmoption eben wieder vorhanden ist und dann kann man das wieder zurückstellen. Ja. Ab 1. Januar löst sich das Problem allerdings auch von selbst. Dann wird es die Funktion auch wieder erscheinen. Das ist ein Bug bei Android, der bis zur Version 5.1 zurückreicht in manchen Fällen. Einige Firmen haben das schon gefixt, aber im Prinzip muss man also aufpassen. Es könnte sein, dass euer Telefon bereits stumm geschaltet ist und ihr gar keine Nachrichten mehr bekommt. Wundert ihr und euch, wer sich verwundert, warum er über Weihnachten vielleicht von seinen Lieben gar keine Nachrichten bekommen hat, ja, Frechheit, der sollte vielleicht da mal gucken. Ja, solche Fehler passieren. Deswegen sage ich immer, Nachrichten sind wichtiger als man denkt. Nicht muten, ja, nicht stumm schalten die Nachrichten. Man weiß nie, was da jemand schreibt. Ja, also zumindest wenn ihr mich kennt, ja, dann kann da auch mal wirklich extrem wichtige Nachrichten darüber kommen, zeitkritische Nachrichten und ja, dann ist das Problem eben groß. Mediathek hat ja auch ein Problem mit dem Image. Ja. Aber die kratzten jetzt tatsächlich an der Spitze mit den neuen Helio-Prozessoren. Eigentlich waren die MediaTek-Prozessoren immer recht gut von den Leistungsdaten her, also zumindest so im oberen Mittelfeld angesiedelt zu Preisen, die im unteren Bereich der Handys rangieren. Das heißt, extrem günstig. Jetzt für 2016 sind einige Sachen geplant und MediaTek hat jetzt diesen Helio X20 Prozessor im Petto, der traumhafte Benchmarks schon liefert und eben in diese Liga mit Snapdragon 820 da eben vorstößt und da eben auch mit guten Preisen reinkommt in diesen Markt. Und das heißt, man kann eben erwarten, dass vielleicht MediaTek, was schon fast totgesagt wurde, bei den neuen Prozessorgenerationen ja ein fulminantes Comeback feiern wird. Ja. Denn der X20 beispielsweise schafft etwa 7000 Punkte und das ganz neue Samsung Exynos 8890, der ist gerade mal bei 7400. Ja. Und das heißt, dass es da richtig rund geht beim Rechnen. Und MediaTek könnte damit ein heißes Eisen im Feuer haben. Wisst ihr das, die Verbindung da? Ne? Snapdragon, sage ich nur, heißes Eisen. Ja. Friendly Fire musste ja passieren. Ja, ist zwar schon in der Vergangenheit passiert, aber nicht ganz so prominent. Nachdem ja Apple und die Android-Szene sich da mit verschiedenen Herstellern immer weiter bekriegt haben vor Gericht und schon eigentlich kaum jemand das Ganze mehr noch irgendwie wahrnimmt, so wie es früher auch mal war, ne, kommt jetzt aber langsam die anderen Gerichtsverhandlungen, nämlich Android gegen Android. Nvidia beispielsweise wurde jetzt von einem US-Richter verurteilt und es wurde festgestellt, dass Nvidia Patente von Samsung verletzt, was den Grafikchip betrifft. Und damit geht hier, wird eine neue Ära eröffnet von Samsung, die eben hier jetzt einen Fall gegen Nvidia haben, wo sich zwei Android-Hersteller Android-Hersteller, Nvidia eigentlich Grafikkartenhersteller, aber haben ja auch eigene Android-Geräte, jetzt sich gegenseitig bekriegen und vor Gericht zerren. Ja. Ist schon sehr, sehr traurig zu sehen, wenn jetzt hier die Firmen auf bei Android sich schon selbst anfangen anzufallen. Ja. Weiß ich auch nicht. Zum Glück ist es nicht, betrifft es eigentlich nicht das Android OS direkt, sondern eben die Grafikchips, die hier verarbeitet werden. Das ist natürlich nicht gerade tröstlich für Nvidia, denn die Grafikchips sind ja das Hauptgeschäft bei diesem Hersteller. Also ich glaube, denen wäre lieber gewesen, wenn das jetzt irgendwas betrifft Android wäre, aber nein, es ist eben nur, oder es ist eben dummerweise für Nvidia denn die Grafikchips, die da betroffen sind. Ja. Tja, so geht das. Ne? Ich bin gespannt, ob das noch weitere Firmen früher oder später mit reinzieht. Huawei zeigt mit dem D8 ein High-End-Smartphone 2016. Das dürfte so gut wie sicher sein. Ne? Und einzelne Daten, man muss die noch als Gerücht einstufen. Ja? Aber man hat offenbar schon verlässliche Quellen. Wird mit diesem noch nicht mal angekündigten Kiron 960 Prozessor betrieben werden. Ich glaube, das wird eine Eigenentwicklung sein, wenn ich das richtig weiß, von Huawei, was logisch wäre. Angekündigt haben die ja schon, dass sie neue eigenen Prozessoren entwerfen wollen für ihre Geräte. Das Gerät hat ein Quad-HD 5,5 Zoll Saphir-Glas-Display und wird mit 4 GB Speicher, Hauptspeicher ausgeliefert. Endlich, ja, das wird aber auch Zeit. Weiteres weiß man jetzt noch nicht. Man munkelt über einen Preis von $774. Ja, das wäre ziemlich teuer. Also ich muss sagen, ich hoffe, der Preis tut sich nicht bewahrheiten. Ja. Aussehen, was soll ich denn sagen? iPhone, ja. Oh, genau. Sieht aus wie ein iPhone. Also schlecht. Naja, wem es gefällt. Gut, was noch, was noch? Xiaomi Mi 5 oder Mi 5, ja. Die bringen ein neues Power-Gerät raus. Da sind jetzt ist also ein Renderbild und die kompletten Hardware-Spezifikationen rausgerückt. Fragt mich nicht, wie das Teil aussieht. Ja, also ich will es gar nicht mal sagen. 5,2 Zoll Display hat es. Dafür ist für mich sowieso ein bisschen zu klein. Aber das dürfte die freuen, die sagen, okay, also das ist das Maximum. Ja. Es ist also kein Riesentrümmer. Dafür hat es aber Leistungsdaten wie ein Riesentrümmer. Nämlich hier an Snapdragon 820 CPU-Kern mit 3 bzw. 4 GB Speicher. Da gibt es dann eben wieder zwei Versionen. Und 32 bzw. 64 GB Storage, ja. 16 Megapixel Kamera hinten, 13 Megapixel Kamera vorn für die perfekten Selfies. Und der Home-Button hat ebenfalls einen Fingerabdruckscanner. Noch ein Negativpunkt. USB Type-C ist natürlich sehr positiv, sofern sich an die offiziellen Standards gehalten werden und nicht wie das OnePlus 2 eben hier die Standards brechen und dann wieder Schwierigkeiten gibt. Und das Gerät wird mit Android 6.0 kommen, aber eben mit der Xiaomi UI drauf, wobei die ja gar nicht mal so schlecht ist, wenn man nicht abgeschreckt wird von dem iOS-Design. Ja, 308 wird die 32 GB Version kosten, die auch das 3 GB RAM nur an Bord hat, und die 4 GB bzw. 64 GB Storage Version, die kostet dann $354. Ganz schön günstig. Das ist doch was. Also da hat Huawei, glaube ich, den Kürzeren gezogen. So. HTC One X. Nein. Wer zuckt zusammen bei dem Namen? Ne? Ja, wer? Nein? Doch. 5,5 Zoll Display. 1080p. Vollkommen ausreichend. Und 3 GB Speicher. 32 GB interner Storage und MicroSD-Kanslerlot ist dabei. 3000 mAh Akku und eine 13-Megapixel-Kamera hinten und eine Ultrapixel-Front-Facing-Kamera. Das heißt, es ist wieder mit 4 Megapixel. Ja, das X9 sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus als das A9. Da habe ich mich ja auch schon mal drauf. Oder darüber ausgelassen, ja, und das Gerät wird um die $370 kosten. Weiter steht eben hier jetzt nicht dabei, doch MediaTek X10 Octa-Core-Prozessor ist drin. Leider keine leider keine Gigahertz-Angabe, aber ich glaube, der X10 ist ziemlich gut für das. Also für die Zielgruppe da momentan. Ich denke, das wird hier im oberen Mid-Range-Bereich angesiedelt sein. Ähnlich auch wie das One A9. Und ist aber deutlich leistungsstärker von den Daten her als das A9, was man bis jetzt eben weiß. Und zack, das könnte sehr interessant werden. Ja. HTC bringt das Gerät also demnächst auf den Markt. ist übrigens auch offiziell schon vorgestellt worden. Wieso sind da nicht alle Daten drauf? Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Nö, Chinesisch kann ich nicht. Moment. Ja. Finde ich noch was? 3 GB, 32 GB haben wir gesagt. LTE, ja, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Nein, zur Geschwindigkeit ist da leider jetzt nichts zu lesen. Nee. Okay, aber gut. Es ist auf jeden Fall kein Gerücht mehr. Google sucht vielleicht bald per Umfrage nach einem Namen für Android N, was das dann hier ausgesprochen heißen könnte. Zum Beispiel Nougat. Ja. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt an englischen Süßigkeiten-Namen. Vielleicht wird es ja auch mit Nuts. Android Nuts. Ja, genau. Das wäre doch noch was. Ne? In Mexiko wird es dann Cojones heißen oder sowas. Gott, nein. Oh, Mann. Ja. Also, wenn ihr jetzt gedacht habt, wie Nuts, Süßigkeiten, Nüsse, nee, sind jetzt keine Süßigkeiten. Doch, Nuts gibt es diesen Riegel. Ja, Nuts hat es. Könnte vielleicht noch, nein. Ach ja, das ist gute alte Zeit. Ne? Tja, Sundar Pichai hat jedenfalls diese Anmerkung gemacht. Ob das ernst war oder nicht, da streiten sich jetzt noch die Experten. Man wird es wohl sehen, wenn es dann soweit ist. Warum auch nicht, finde ich eigentlich ganz gut, aber N ist wirklich eine schwierige Geschichte, finde ich. Also Süßigkeiten mit N sind entweder sehr abstrakt oder gar nicht so weit verbreitet. Also, naja. Nougat liegt da noch auf der Hand, aber irgendwie Android Nougat? Naja. Tja, super Angebote von Google für den Jahreswechsel. Ja, wenn ihr das hört, ich hoffe, ihr hört es noch rechtzeitig. Momentan hat Google so seit Weihnachten bis eben Neujahr werden diese Angebote wohl gelten. Einige Apps und auch andere Sachen, ja, in den sogenannten Premium-Deals mit drin. Deals des Jahres sozusagen mit riesigen Rabatten, ja, beispielsweise Lagercroft Go. Ja, das werde ich noch in einer der nächsten Sendungen dann nochmal genauer vorstellen. Ich hatte ja schon mal darüber kurz gesprochen. Und Modern Combat 4 gibt's von Gameloft beispielsweise für 99 Cent. Genauso wie Castle of Illusion. Und es gibt noch eine andere. Eines davon ist übrigens auch eine App der Woche. Da komme ich dann später noch dazu. Und auch zum Beispiel Pac-Man CEDX gibt es für 1,08 Euro. Riptide für 49 Cent, also Riptide GP2 sogar und so weiter und so weiter. Hitman Sniper 50 Cent, das muss ich auch noch erwähnen. Ja. Also da könnt ihr ein paar Schnäppchen bekommen, definitiv. Allerdings auch in den anderen Bereichen im Google Play Store zum Beispiel könnt ihr noch einen Coupon einlösen, 75% auf einen Live-Film eurer Wahl. Jeden Film, der in eurer Region zur Verfügung steht, könnt ihr für 75% weniger anschauen. Ja? Also das ist wirklich eine tolle Sache, finde ich. Und es gibt auch bis zu 70% auf Buchbestseller und es gibt Zeitschriftenabos günstig, auch wieder ein Gratis-Album, allerdings vom Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe. Und Film-Topseller ab 3,49. Naja, gut, das hat mich jetzt nicht vom Sockel. Aber wie gesagt, es sind auch einige interessante Sachen dabei. Zum Beispiel von Sebastian Fitzek, Das Kind, ja, statt für 9,99 für 3,99. Ist ja Wahnsinn, wenn die da keine Schwierigkeiten kriegen hier. Irre. Buchpreisbindung, sage ich nur. Okay, vielleicht sagt Google zu den Feiertagen, pfeift drauf, wir riskieren es. Ja? Also wenn ihr noch günstig ein E-Book haben wollt, jetzt könnt ihr es kaufen. Ja, das sind wirklich gute Sachen dabei. Was noch? Was haben wir denn noch? Ich glaube, das war's mit den News. Ich sag ja, wenig heute. Und ist aber auch gut so von der Zeit her. Ich habe wieder viel gequatscht. Und zwar aus der Community, da komme ich jetzt dazu, zur Community, die, da wurde was gepostet, Moment, vom Robert, das Neo-Magazin Game Royale, Jäger der verlorenen Klatze. Ja? der Robert schreibt, bin mir nicht sicher, ob das Spiel auch lustig ist, wenn man die Sendung nicht kennt, ich habe jedenfalls gut gelacht. Also, ich sag mal so, als ich die Beschreibung vom Spiel gelesen habe, nach diesen sehr vielversprechenden Screenshots im Stil von The Day of the Tentacle, ja, und kam dann hier auf diese Beschreibung, unglaubliche, hochauflösende Grafiken, 320x200 Bildpunkte Auflösung. Haha, sehr schön. Da hat das Spiel schon gewonnen. Ja, sogar gewonnen. Und sieht wirklich ganz, ganz toll aus, so dieses typische Point-and-Click-Adventure, wer sowas mag, im Retro-Stil, mit einer ganz modernen, ja, einem ganz modernen Bezug, der kann das, oder der wird da sicherlich seinen Spaß dran haben. Danke, Robert, für den Tipp. Ja, ansonsten war es ziemlich ruhig in der Community. Ich habe noch Audio Zusendung bekommen. Vielen Dank auch dafür. Ja. Also Feedback ist immer gern gewünscht in jeder Form. Und ich muss mich mal hier an der Stelle auch jetzt als letzte Sendung im Jahr bedanken bei der Community, ja, die auch immer wieder sehr gut mitmacht und auch sehr viel wertvolle Beiträge leistet für den Uncast. Und das ist nicht nur so dahingesagt, ihr habt vielleicht gemerkt, dass in letzter Zeit öfters Audiobeiträge in der Sendung zu hören sind. Das finde ich immer sehr, sehr gut und ich finde, das wertet so eine Sendung ganz, ganz toll auf. Und oftmals sind es auch Meinungen oder Hinweise, die in der Google Plus Community gepostet werden, die mich wieder auf andere Sachen bringen, weil ich eben von da und diesen Post da gelesen habe, ja, und das finde ich schon sehr, sehr wichtig auch, so dass man auch nicht nur jetzt planlos irgendwie was quatscht, ja, sondern dass man auch ungefähr eine Ahnung hat, was so auch außerhalb von den eigenen vier begrenzten Räumen da hier los ist, ja, und was andere Leute, eben ihr, die Community, interessiert. Und wenn ihr auch mal ein Thema habt, wo ihr gern mal auch vielleicht ja andere Meinungen hören wollt oder auch vielleicht mal einen Bericht drüber finden wollt, dann ja, sagt's nur. Jetzt habe ich dreimal gestottert, unglaublich. Auch wenn es zum Beispiel was von euch ist oder von einem bekannten Projekt oder irgendwas, ja. Weist mich drauf hin, postet es in der Community, kein Problem. Ich gucke mir das dann an. Ich kann zwar nie versprechen, ob das Thema dann wirklich behandelt wird. Es kommt auf viele verschiedene Sachen rein, es muss passen, ja, und so weiter und so weiter. Und ich muss es auch irgendwo als gut befinden. wollt ja auch nicht, dass ich das dann zerreiße oder so. Aber ja, dann tut's ruhig posten, auch wenn es eben was von euch direkt ist. Nur her damit. Kein Problem. Die App der Woche, Ravensburger Puzzle. Ich hab's sofort gesagt, ja. Ich habe euch nicht auf die Folter gespannt, weil diese App ist ohne Übertreibung eine Offenbarung. Und ich war richtig begeistert und zugleich entsetzt. Das ist nämlich eine App, die ihr für momentan sage und schreibe 10 Cent bekommt. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktiv ist. Ich kann es bei mir leider nicht mehr sehen, weil es ja schon gekauft ist. Aber es war auf jeden Fall so stark reduziert innerhalb dieser Aktion, die ich eben noch angesprochen habe für den Jahreswechsel. Und ich finde, das ist einfach super. Diese App bringt das Puzzeln aus der realen Welt, ja, direkt aufs Handy. Und zwar so gut umgesetzt, dass auch ein richtiges Puzzle-Feeling rüberkommt, dass man auch wirklich als wenn man Puzzles mag, ja, lege Puzzles, ja, keine Bubble-Shooter oder sowas, ja, dass man dann wirklich hingeht und sagt, wow, das ist ja richtig gut, ja, da liegen die Teile, die kann man dann intuitiv nehmen, verschieben, ansetzen, ja, zusammensetzen natürlich. Das ist alles sehr, sehr gut gelöst. Für Anfänger gibt es auch noch Hilfen, zum Beispiel um den Rand komplett machen zu lassen erstmal, und dann hat man ja schon mal einen super Start. Aber ich brauchte das jetzt eigentlich nicht so. Ich fand es eigentlich sehr, sehr gut, so wie das ist. Dann kann man auch so Teile gruppieren beim Suchen, weil das Problem ist ja, wenn da so ein Riesenfeld ist und da liegen überall die Teile verstreut rum, ja, jetzt sucht man zum Beispiel einen Teil, wo also auf jeden Fall zum Beispiel Himmel und was anderes noch drauf ist, dann weiß man zum Beispiel schon, naja, das ist weiter oben, ne? Also gruppiert man das, wenn man so die Teile durchzieht und schiebt es dann so eine Gruppen rechts, links unten, ja, und dann kann man da ganz schnell eben die Teile finden. Die Zoom-Funktion ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist, weil bei vielen Aktionen das Teil rauszoomt und da muss man wieder reinzoomen. Also man ist also schon öfters mal am Hin- und Herzoomen, gewollt oder ungewollt. Aber ansonsten absolut top, einwandfrei. Ich war also wirklich sehr begeistert. Allerdings, Warnung, Leute, Warnung. Zeitfresser, ja, genau wie ein normales Puzzle, extremer Zeitfresser. Ihr könnt übrigens selbst einstellen, wie viel von eurer kostbaren Zeit draufgehen soll, indem ihr nämlich jedes Motiv wählt von 20 bis 500 Teile. Also 500 Teile ist schon eine Mammutaufgabe. Ja. Da seid ihr normalerweise schon so ein paar Stunden damit beschäftigt. Und natürlich die 20er ist hier Schwierigkeitsgrad Kinder. Also das dürfte ganz, ganz schnell gehen. Dann gibt's noch diese weiteren Abstufungen, 50, 100 Teile, 200 Teile. Ja, das waren, glaube ich, 60 Teile, 20, 40, 60, genau, Teile, 100, 200 und 500. Ja, sind da die Abstufungen. Das könnt ihr bei jedem Motiv auswählen. Ja, das ist schon eine geniale Sache. Und es sind einige Puzzle-Motive schon standardmäßig dabei. Ihr habt auch schon standardmäßig ein Punktekonto. Mit diesen Punkten könnt ihr weitere Bilder kaufen. Es gibt einige freie Bilder, die ihr zusätzlich dann noch installieren könnt, zu denen, die schon auf eurem Gerät dann direkt ist. Und dann gibt es auch eben diese kostenpflichtige Puzzlemotive. Das sind teilweise auch klassische Ravensburger Puzzlemotive. Sehr, sehr schön finde ich das. Und genau das ist es auch. Ravensburger Puzzle sind das. Nicht mehr und nicht weniger. Richtig gut. Finde ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, das sind sehr, sehr viele Motive. Also die Bibliothek ist unglaublich groß. Da kann man wirklich blättern ohne Ende und kann sich dann eben das entsprechende Motiv raussuchen. Es gibt auch einen Suchfilter, wo ihr dann bestimmte Kategorien einstellen könnt, damit ihr nicht ganz so lange suchen müsst. Und wenn ihr dann keine Punkte mehr habt auf eurem Konto, dann könnt ihr die Punkte käuflich erwerben, also In-App-Käufe. Aber ich muss sagen, mehr als fair, man bekommt da etliche Puzzles, ja, die ihr nutzen könnt. Und wenn ihr dann Puzzles kauft, die eben jetzt nur 99 Punkte kosten, könnt ihr auch noch jede Menge dazu holen mit den Punkten, die ihr schon habt. Ja? Während ihr beispielsweise auch teurere Puzzles kaufen könnt, die 500 Punkte kosten. Ja? Aber dann entsprechend zum Beispiel aktuelle Ravensburger Motive für das Puzzle. Ja? Das Einzige, was ich mir vielleicht noch wünschen würde, wenn man das Puzzle gemacht hat, dass man das als Bild abspeichern kann, wahlweise mit sichtbaren Linien, wie man das Puzzle, also wie das gelegt wird, und oder dann eben auch als normales also ohne diese Legelinien, ja, und dass es das abgespeichert werden könnte. Man kann sich so zumindest mal für Letzteres kann man sich da behelfen, indem man einen Screenshot macht, denn natürlich wird einem das Bild präsentiert, wenn man es fertig hat. Ja, dann kann man wenigstens noch einen Screenshot machen. Das fände ich ganz gut, dass man da das wäre ganz gut, wenn man da noch eine kleine Bibliothek hätte, damit man auch eben noch was davon hat. Man macht ja auch manchmal eben, man konserviert ja auch manchmal ein Puzzle und hängt es dann sogar an die Wand, ja, wenn man es gemacht hat. Ja, manchmal. Ja, Leute, das war's für diese Woche vom Uncast. Ja. Ich darf euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und wie immer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr kommt gut rüber und habt eine ganz tolle Party. Ja, trinkt nicht so viel. Böllern. Ich hab's auch schon der Rio Swansich gesagt, man schmeißt das ganze Jahr über Geld raus und verbrennt es irgendwie. Ja, jetzt kann man es auch mal verpulvern, ein paar Euro, ja, an Silvester, ja. Da bin ich dafür. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Ne? Also Hals im Rahmen, wie alles im Rahmen halten, ja. Und ja. Nein, wenn ihr mir besoffene Audioaufnahmen schickt, die werden nicht im nächsten Uncast gezeigt, ja? Oder vielleicht doch? Wer weiß. Na, also dann, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt zu dieser Sendung, dann nur her damit, ja? Wie immer Google Plus Uncast um der Suche eingeben, schon findet ihr die Uncast Community. Und die ganzen Links und Infos findet ihr immer, wie immer, unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und mich bis nächste Woche. Ja. Tschüss.